Herzlich willkommen beim Nachgedacht Podcast. Die besten Hörspiele der Welt. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von Nachgedacht, die besten Hörspiele der Welt. Und heute soll es mal gehen um eine Hörspielserie, die ich im letzten Podcast schon angekündigt habe, so ein bisschen. Eine Serie, um die es heute gehen soll, die es in 6 Jahren auf insgesamt 37 Folgen geschafft hat. Eine Serie, die es mittlerweile nicht mehr gibt, beziehungsweise eine Serie, die nicht mehr produziert wird, zum großen Leidwesen meiner Person und zum Leidwesen vieler geneigter Anhänger. Eine Serie, die von einem, ziemlich berühmten deutschen Schauspieler gesprochen wurde. Eine Serie, die bei Lübbe Audio erschienen ist, und die Rede ist von Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe ist das erste Mal im Jahre 2003 produziert worden, und das Besondere an Edgar Allan Poe ist, dass in den Hauptrollen zwei sehr bekannte deutsche Sprecher agieren. Das ist einerseits Ulrich Pleitgen, der in der Serie die Rolle von Edgar Allan Poe übernimmt, als auch im weiteren Verlauf der Serie hinzukommt, nach, ich glaube, circa 5 Folgen, ich glaube in Folge 5 tritt sie das erste Mal auf, Iris Berben als Leonie Goran. So viel dazu. Edgar Allan Poe befasst sich, wie der Name schon sagt, thematisch mit dem Leben und den Werken des amerikanischen Dichters. Edgar Allan Poe hatte ja, wie viele vielleicht wissen, auch eine ziemlich düstere Ader, hatte ein ziemlich bekanntes Werk, Der Rabe, als auch Die Grube und das Pendel oder Die schwarze Katze geschrieben. Viele seiner ursprünglichen Gedichte und Kurzgeschichten oder Geschichten sind teilweise ziemlich fatal, ziemlich düster und ziemlich endgültig auch für den Hauptdarsteller der jeweiligen Geschichte, meistens ohne Happy End, also auch ziemlich düster allgemein hin. Und so kann man eigentlich diese Serie des letzten Jahrzehnts, muss man ja im Prinzip sagen, auch charakterisieren. Lübbe Audio hat sich damals mit einem Berliner Produzententeam zusammengetan. Das waren Christian Hagete und Simon Bertling. Zwei Personen, denen man, muss ich mal vorweg sagen, wirklich astreines Handwerk bescheinigen kann. Das sind Regisseure als auch Komponisten, die wirklich, wirklich verstehen, was sie da tun. Und hier im Booklet der Serie ist noch ein Melchior Haller aufgeführt, der sicherlich auch eine ganze Menge damit zu tun hatte, die einzelnen Kurzgeschichten, also die quasi die Vorlagen, die Edgar Allan Poe als reale Person über seine Kurzgeschichten geliefert hat, dann auch hörspieltauglich zu machen oder auch serientauglich zu machen. Wie muss man sich das Ganze vorstellen? Also es ist so, dass der Protagonist Edgar Allan Poe in der allerersten Folge, in Folge 1, da wäre Die Grube und das Pendel, eines Nachts in einem Irrenasyl in Blumiken erwacht, an einer Kopfverletzung leidet und ziemlich schräg drauf ist am Anfang, also ziemlich gebeutelt ist, nicht weiß, was los ist, unter massiven Gedächtnislücken leidet. Und das ist eigentlich so das Entscheidende, auch eigentlich auch gar nicht weiß, wer er ist. Er hat also bis zu seinem Erwachen keine Erinnerung mehr an die Vergangenheit quasi. Also er weiß nicht, wer er ist, wo er herkommt. Er ist ein Mann ohne Gedächtnis. Und das ist ein geflügelter Satz in diesem Hörspiel, weil im Prinzip alles darauf fußt, was ab diesem Moment des Erwachens passiert. Die Zeit davor ist ein großes Mysterium, ein großes Fragezeichen, was Edgar Allan Poe versucht aufzudecken. Er versucht, seine Identität zu finden und stößt dabei auf wirklich ungeahnte Schwierigkeiten und Hindernisse und auch auf Personen, denen eine ganze Menge daran liegt, dass er eben nicht zu seiner alten Identität beziehungsweise zu überhaupt irgendeiner Identität zurückfindet. Warum und weshalb ist das große Rätsel dieser Serie? Folge 1 ist erschienen im Jahre 2003. Man muss das so sehen, dass das eigentlich immer staffelweise erschienen ist. Und zwar ist Edgar Allan Poe in der Regel immer als Vierteiler erschienen. Also es gab immer 4 CDs auf einmal. Folge 1 bis 4 war zum Beispiel die erste Staffel. Folge 5 bis 8 einschließlich dann die zweite und so weiter und so fort. Durchbrochen wurde dieses Schema dann einmal von Folge 13, Schweigen. Diese Folge 13 wurde seinerzeit einmalig außer der Reihe separat veröffentlicht, weil es, so die Macher, wohl vom Plot her einen größeren Spannungsbogen erzeugt hat. Also man, mal unter uns gesagt, man kam auch ganz gut ohne Folge 13 zurecht. Folge 13 hat nochmal so ein bisschen den Cliffhanger zwischen Folge 12 und Folge 14 dann irgendwann aufgeklärt. Passt eigentlich ganz gut so ins Konzept rein. Ja, im weiteren Verlauf eigentlich, nach seiner Entlassung aus dem Irrenasyl in Bloomington, macht sich Edgar Allan Poe halt auf und entdeckt halt irgendwann, dass es vielleicht für ihn ganz gut wäre, ein neues Leben zu beginnen, allgemein hin, und dass seine psychische als auch seine körperliche Verfassung doch noch recht fragil ist, sodass dass er alles andere als stabil ist und er immer wieder auch an seine körperlichen und geistigen Grenzen stößt, immer wieder auch emotionale Krisen durchlebt, durch wirklich teilweise banale Alltagssituationen bedingt. Ihm zur Seite steht am Anfang ein gewisser Dr. Templeton. Dr. Templeton hat Edgar Allan Poe am Anfang seiner Laufbahn im Irrenasyl begleitet und ärztlich betreut. Und dieser Dr. Templeton begleitet Edgar Allan Poe auch in der Zeit kurz nach der Entlassung aus dem Irrenasyl, sodass da auch ein gewisses Verhältnis entsteht. Aber, und da kommen wir ja auch so zum Inhalt der Serie, aber dieses Verhältnis zwischen den beiden ist nicht von hundertprozentigem Vertrauen geprägt. Edgar Allan Poe kriegt schnell Zweifel an den Absichten des Doktors und hat auch in den folgenden Begegnungen mit dem Doktor als auch in den Begegnungen an verschiedenen Schauplätzen immer wieder Situationen und Eingebungen, die ihn dann nachts schlecht träumen lassen. Und das ist so eigentlich das Stilmittel, wodurch sich so diese 37 Folgen eigentlich überwiegend auszeichnen, nämlich das so, dass es eine Grundhandlung gibt, eine Rahmenhandlung, die immer wieder durchbrochen wird, quasi regelmäßig pro Folge, durch einen Traum. Edgar Allan Poe träumt in den Folgen dann gewisse Situationen nach, teilweise auch völlig abstrakte Dinge. Teilweise springt er in diesem Traum in eine andere Person, lebt plötzlich ein anderes Leben, durchlebt albtraumhafte Umstände, Begebenheiten, ist teilweise völlig ausgeliefert, ist teilweise völlig glücklich und muss dann den Verlust eines Menschen miterleben, erlebt Verfolgungswahn, Verfolgungssituationen, und immer wieder auch sieht er Menschen, die ihm irgendwie bekannt vorkommen, er sie aber nicht zuordnen kann. Also Und wie sich herausstellt, ist es tatsächlich so, dass die Bilder aus seinen Träumen auch irgendwo Bezug zur Realität haben. Ohne dass es großartig in irgendeine fantastische oder eine Science-Fiction-Ebene abdriftet, sodass man meinen könnte, oh, hier ist irgendwie Soul-Wandering angesagt oder irgendwie sowas. Gar nicht. Sondern es deutet alles so ein bisschen darauf hin, sodass diese Träume Botschaften aus seinem Unterbewusstsein sind, die immer wieder mal hochkommen und er dann wirklich so schlecht schläft, wenn er diese Albträume hat, dass er sich daran erinnern kann, was gewesen ist. Und zu Beginn der Serie sind diese Träume halt auch noch wirklich so belastend, dass er, wie ich anfangs sagte, wirklich körperliche Schwierigkeiten davon trägt auch. Und so entspinnt sich die Serie dann eben auch so, wie es kommen muss, nämlich so, dass Edgar Allan Poe zusammen mit seiner Begleitung dann auch immer mehr Zusammenhänge zwischen akut und real stattfindenden Situationen, als auch den Personen, die relativ kurz nach seiner Entlassung aus dem Irrenasyl in sein Leben treten. Diese ganzen Begebenheiten und Personen haben alle was mit seiner Vergangenheit zu tun. Und diese Vergangenheit scheint irgendwo nicht sonderlich rosig gewesen zu sein. Und sie scheint vor allem nicht sonderlich unkompliziert zu sein, sodass es eventuell auch, wie ich es eingangs schon sagte, Gründe gab dafür, die Person Edgar Allan Poe, die ist vielleicht mal vor diesem Ereignis gab, was ihn das Gedächtnis hat verlieren lassen, auch verschwinden zu lassen. Also, wobei das große Geheimnis der Serie ist. Edgar Allan Poe hat einige Preise eingeheimst. Sie ist ebenfalls, wie ich das in der letzten Podcast-Episode schon auch erzählt habe, ähnlich wie Goldagen Garden, mit dem Orcanus ausgezeichnet worden. Zudem auch mit dem Fantastikpreis in der Kategorie Bestes Hörspiel bzw. Beste Hörspielserie. Das Ganze ist produziert worden von Stiel besser gesagt, ist es eine Berliner Produktionsgesellschaft gewesen und ist im Lübbe Audio Verlag erschienen. Das große Plus dieser Serie ist eigentlich so das Gesamtpaket. Erstmal 37 Folgen gibt es. Zurzeit gibt es nicht mehr. Es ist, muss man vorweg sagen, auch leider nicht absehbar, ob es jemals überhaupt neue Folgen geben wird. Man darf auch nicht vergessen, die Sprecher, vor allem Ulrich Pleitgen, werden ja auch immer wieder einen Tag älter und ziehen sich dann irgendwann auch aus dem Berufsleben zurück, wobei man bei Hörspielsprechern auch immer mal wieder die Hoffnung haben darf, dass sie noch im hohen Alter sprechen und die Stimmen dann eigentlich auch immer knackiger werden in dem Sinne und besser werden. Wer erinnert sich nicht an Hans Pesch oder Hans Klarin, die noch bis ins hohe Alter ihre Stimmen anderen Figuren geliehen haben, Huibu oder Pumuckl oder Hans Pesch halt eben als Erzähler in verschiedenen 80er Hörspielen. Aber bei Edgar Allan Poe, um darauf zurückzukommen, ist das Gesamtergebnis eigentlich ein ganz anderes. Und zwar hat es sich für mich zumindest gelohnt, mir von den 37 CDs 33 anzuschaffen. Ich habe mir die ersten vier damals ausgeliehen von einer Bekannten aus der Ausbildung. Die erste Staffel quasi. Und fand die eigentlich ziemlich merkwürdig. Habe es nicht weiterverfolgt und bin dann irgendwie trotzdem nochmal, habe das mir irgendwie an einem freien Nachmittag nochmal reingezogen und war dann, ich weiß nicht, ob es ein Novembernachmittag war, es war auf jeden Fall regnerisch kalt, scheiße, und ich habe einen Tee getrunken und damals habe ich noch geraucht, also es passte alles wie, es war eigentlich alles total chillig und dann habe ich mir das irgendwie da reingezogen und das war total gruselig, war total spannend und war total schräg und war so aufgebaut, dass man immer mehr haben musste und das hat mich halt angefixt. Auf jeden Fall war ich dann angefixt von der Serie und musste mir dann die kommenden Staffeln auch holen. So habe ich mir also regelmäßig dann alle Staffeln, je nachdem wie sie erschienen sind, alle halbe bis alle dreiviertel Jahre dann besorgt. Und das Tolle an der Geschichte ist, es ist halt wirklich erstmal ganz klar von außen her eine coole Aufmachung. Die Cover sind eigentlich immer ähnlich gestaltet. Es ist eine silberne Schrift, die immer, der Titel der jeweiligen Folge hat immer einen Bezug zu einer real existierenden Edgar Allan Poe Geschichte oder zu einem Gedicht. Und das Booklet ist in schwarz-weiß gehalten, also ähnlich wie eine Traueranzeige, beziehungsweise eher schwarz und mit weißer Schrift. Und das Coverbild, beziehungsweise die Coverfotografien, die sind eigentlich auch immer relativ, ausdrucksvoll. Die sind immer relativ düster auch. Und ich gucke mal gerade hier ins Booklet, das ist Simon Marzen. Oder wer das mal gucken will, www.simonmarzen.co.uk. Das ist so ein englischer Gothic-Fotograf, der hat es halt auch ziemlich drauf, da ziemlich nebulöse Cover und gruselige Cover zu machen, Fotografien zu machen. Und wenn man die CD dann aufklappt, dann sieht man auf der linken Seite im Booklet dann meistens auch immer einen Spruch, also einen Auszug aus einem Gedicht, welches dann irgendwie so auch auf die jeweilige Geschichte passt. Ich habe jetzt hier gerade vorliegen Folge 37, die letzte, die Gestalt des Bösen. Poe zieht vor Gericht. Oh, bloß nicht zu viel spoilern. Ach du meine Güte. ähm, 2009 ist tatsächlich die letzte Folge erschienen. Ist ziemlich bitter. Also, war eine geile Serie. Gut, also immer 4 CDs pro Staffel. Insgesamt 9 Staffeln sind erschienen. Eine 37. Folge gibt es. Preis pro CD, keine Ahnung. Kann man sich, glaube ich, mittlerweile auch super bei iTunes runterladen. Wobei ich ganz klar sagen muss, Leute, holt euch die CD, weil es sieht einfach auch richtig edel aus. Irgendwie so jede CD sieht richtig edel aus, ist edel gemacht, ist super. Dann packt man die CD ins Laufwerk und was hört man eigentlich? Man hört ein Intro und man hört also quasi ein dumpfes Brummen und dann hört man ein Flüstern und dann denkt man, den kennst du doch, das ist Heinz-Rudolf Kunze, das ist richtig. Heinz-Rudolf Kunze hat an jedem Intro, an jeder Folge mitgearbeitet und hat da sozusagen den Spruch, den man im Booklet findet, sozusagen mit vertont jedes Mal und das ist natürlich schon nett. Dann gibt es jemanden, der da flüstert und dann folgt eigentlich eine relativ dramatische Trompetenmelodie. Oder sind es eine Tuba, ist auch scheißegal. Auf jeden Fall ist es relativ dramatisch. So wie eigentlich die ganze Produktion und die ganze Machart von Edgar Allan Poe eigentlich ziemlich düster und gruselig ist. Es ist keine, um das mal zu klassifizieren, Edgar Allan Poe ist eigentlich eine Gruselserie. Also hier finden, keine Sorge, hier findet auch nichts Übernatürliches oder nichts Verrücktes oder irgendwie Science-Fiction-mäßige statt, sondern hier findet wirklich der real vorhandene Grusel statt, zumindest in der Rahmenhandlung. Was in den Traumsequenzen passiert, ist immer noch ein anderes Thema. Allerdings die Rahmenhandlung selber ist sehr real und es ist sehr, sehr klassisch gehalten. Edgar Allan Poe selber spielt im Amerika des 19. Jahrhunderts, so um die 1849 ist, glaube ich, Edgar Allan Poe offiziell verstorben, also irgendwie so um die 1850 rum. Soll in der Serie auch 10 Jahre gealtert aussehen, so wird er immer wieder beschrieben auf Fotografien, die es aus seinem alten Leben gab wohl. Erkennt er sich selber nicht wieder, andere erkennen ihn nicht, weil er wohl so alt aussieht und menschlich gealtert. Wer will ihm das nach den ganzen Dramen, die er in den 37 Folgen erlebt, denn auch verdenken? Die Sprecher Ulrich Pleitgen, Iris Berben, als auch natürlich diverse andere und vielleicht noch sei noch genannt Till Hagen als Dr. Templeton, machen wirklich ihre Sache super, machen es wirklich klasse. Ulrich Pleitgen hat eine sehr basslastige Stimme, eine sehr folgsame Stimme. Das heißt also, sprich eine Stimme, an der man mit den Ohren förmlich klebt. Die Stimme von Iris Berben ist jetzt nicht so mein Fall in einem Hörspiel. Ich finde es jetzt nicht schlecht oder störend. Sie ist schon in Ordnung besetzt als reife irgendwo abgeklärt wirkt, eine Frau mit einem dunklen Geheimnis. Aber der Star der Serie ist ganz klar Ulrich Pleitgen. Der hat, also der spricht einerseits den Erzähler, das sind dann Monologe, die er führt, als auch die Rolle des Edgar Allan Poe. Und das macht er wirklich mit einer unglaublichen Ambivalenz, die wirklich klasse ist und die seine ganze Erfahrung und schauspielerische als auch sprecherische Leistung darstellt. Also man hat da wirklich ein tolles Stück Hörspiel in der Hand mit ihm, wenn er da was spricht. Eingebettet sind natürlich die Dialoge in verschiedenste Szenen, ähnlich professionell produziert, wie ich es in der letzten Folge bei Golden Garden auch beschrieben habe, in einem wirklich absolut realistisch authentischen Klangumfeld, wobei hier bei Edgar Allan Poe auch deutlich der Musikanteil überwiegt. Hier stehen im Vordergrund eigentlich Streicher, so Kammermusiker, in dem Sinne Streicher, als auch ja wirklich klassische, teilweise auch historische Instrumente. Was an einer Gruselserie, an einer klassischen Gruselserie nicht fehlen darf, sind natürlich schlagartig auftretende Geräusche, die erzeugt werden durch klassische Instrumente. Beispielsweise, jeder kennt dieses wenn man an so einer Geigenseite quasi mit dem entlang fährt, ne, dann diesen schrägen Ton, der dann wirklich gruselig klingt, oder so, wenn einer da den Geigenstock auf die Geige haut oder keine Ahnung. Also hier werden nicht irgendwelche Horror-Soundeffekte genutzt, sondern hier wird der Grusel quasi mit klassischen Mitteln erzeugt, und das ist auch ein ganz großes charakteristisches Merkmal von Edgar Allan Poe. Ein weiteres Merkmal der Serie ist die Tatsache, dass die Serie eine fortlaufende Geschichte erzählt. Das heißt, alle Folgen sind irgendwo mit einem roten Faden miteinander verbunden. Und es ist nicht unbedingt so, dass die einzelnen Folgen aufeinander aufbauen, aber es ist schon so, dass man alle Folgen eigentlich gehört haben sollte, um den Zusammenhang zu verstehen. Es gibt ja durchaus Hörspielserien wie die drei Fragezeichen oder auch Point Widmark, wo man sich jede x-beliebige Folge aus dem Regal schnappen kann oder aus der iTunes-Library rausziehen kann sozusagen, um die dann mal zu hören. Das klappt bei Edgar Allan Poe nur bedingt. Es gibt auch andere Serien, wie zum Beispiel Gabriel Burns, da klappt das überhaupt nicht, weil man dann, wenn man Folge 1 bis 20 nicht gehört hat, Folge 21 nicht kapiert. So. Das ist bei Edgar Allan Poe nicht ganz so schlimm, aber es macht halt deutlich mehr Spaß, wenn man, sag ich mal, das große Ganze kennt. Und bei 37 Folgen muss man natürlich auch eine müde Mark in der Hand nehmen, um das Ganze zu verstehen, wobei das ein Kosmos ist, der wächst, oder der mit jeder Folge wächst, beziehungsweise ein Baum, wo man quasi Folge 1 als Wurzel hat und wo sich das Ganze dann langsam ein bisschen verästelt nach oben hin, je höher die Folgenzahl ist. Es ist, wie gesagt, eine fortlaufende Handlung, eine in sich nicht unbedingt geschlossene Handlung, immer wieder auch gekennzeichnet von Irrungen, Wendungen und dramatischen Ereignissen. So wird es tatsächlich immer wieder auch charakteristisch, dass so jede Staffel eigentlich auch immer irgendwie so ein bisschen so einen Hetzcharakter hat. Also sprich, dass Edgar Allan Poe von einem Ort zum nächsten hetzt oder getrieben wird. Also dass er quasi ein Getriebener ist. Ob das jetzt unbeabsichtigt oder beabsichtigt so gewesen ist, weil das Drehbuch ja auch immer wieder gewachsen ist mit jeder Folge und es eigentlich auch, so war mein Eindruck über die Jahre, eigentlich auch immer schwieriger wurde, den nächsten Plot irgendwie noch dramatischer zu machen oder noch aufwendiger oder noch schwieriger zu machen. Aber die Drehbuchautoren haben das bisweilen eigentlich ganz gut hingekriegt, soweit das eigentlich immer irgendwie so halbwegs sinnvoll erscheinen zu lassen. Edgar Allan Poe war nicht immer ohne Kritiker. Es gab auch Staffeln, die als Lückenfüller gesehen wurden, wo nicht wirklich was passierte, wo Folge 1 mit wo Folge 1 quasi alles nochmal aufarbeitete, was in der Staffel davor passiert ist, wo Folge 2 dann irgendwie so ein bisschen Rahmenhandlung voranbrachte. Folge 3 war dann so eine separate Folge mit Leonie Goron, die sich mal wieder irgendwie von Edgar Allan Poe getrennt hatte, weil sie eine emotionale Krise hatte, warum auch immer, und sie dann quasi in Folge 4 irgendwie doch wieder zusammengefunden haben, spätestens aber in der ersten Folge der nächsten Staffel. Und so ging das dann halt teilweise über die 9 Staffeln auch ein paar Mal hin und her. Und ja, aber nichtsdestotrotz hat man bei Edgar Allan Poe immer so ein bisschen Hoffnung, dass er sich mal stabilisiert und dass er vielleicht auch irgendwann mal in ein Lebensumfeld gelangt, wo er auch zur Ruhe kommen kann, wo sein Geist auch zur Ruhe kommen kann. Also jetzt nicht sein spiritueller Geist, sondern sein Verstand und seine Seele auch mal ein bisschen zur Ruhe kommen kann, sodass er sich nicht immer verfolgt fühlen muss oder gehetzt fühlen muss. Nur leider, das scheint wohl ihm in die Wiege gelegt worden zu sein. Nur leider kommt er halt überall, wohin geht, nicht zur Ruhe. Und das ist eigentlich ziemlich dramatisch. Also so. Man kann also auch sagen, wenn ich Happy End-Geschichten hören möchte, dann kaufe ich mir Benjamin Blümchen. Wenn ich mal mich richtig gruseln möchte und richtig, richtig gruselig unterhalten werden möchte, dann kaufe ich mir Edgar Allan Poe. Das ist wirklich eine klasse Sache hier. Großer Knackpunkt an Serien, die fortlaufend sind, die mit Folgen, die nicht in sich ineinander abgeschlossen sind, ist natürlich die Rahmenhandlung, beziehungsweise das Vorantreiben der Rahmenhandlung. Und so hat man bei Lübbe Audio Edgar Allan Poe immerhin über 6 Jahre betrieben und hat 9 Staffeln rausgebracht. Am Anfang noch relativ regelmäßig, im Abstand von einem halben bis einem Dreivierteljahr. Und dann wurden die Abstände größer. Und das ist natürlich, oder war, muss man ja zum heutigen Zeitpunkt 4 Jahre nach dem Ende sagen, war nicht immer glücklich. Also, und glücklich ist man auch nicht, wenn man, so wie ich, großer Liebhaber und Kenner dieser Serie war, ein treuer Fan. Fan klingt immer so ein bisschen jugendlich, ne? Aber eigentlich Fan, großer Anhänger dieser Serie war, so wie ich. Und eigentlich auch immer alles gekauft hat, auch im Original und auch nicht ins Internet gestellt hat oder sowas, ist egal. Also Edgar Allan Poe ist nach Folge 37 zum jetzigen Stand zu Ende. Heißt, wird nicht mehr weiter produziert. Doch ist es so, dass ja, es quasi ein offenes Ende ist eigentlich nach Folge 37. So, das muss man schon sagen, das muss man auch vorweg sagen, dass man eigentlich als Hörer nicht wirklich versteht, warum die Macher nach Folge 37 aufgehört haben. Es gibt einen offiziellen Grund dafür, der wurde von Lübbe Audio im Jahre 2010 benannt, und es waren die schwachen Verkaufszahlen, begründet durch Internetpiraterie. So, und dann sitzt du natürlich da, hast 37 Folgen im Regal stehen, oder wie ich 33, spielt ja keine Rolle, hast eine müde Mark investiert, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wie ihr kauft euch Fortsetzungsromanbücher und dann kauft ein Buch nach dem anderen, und die Geschichte hört mittendrin auf, ne? Weil Papierdrucken ist zu teuer, muss man sich mal vorstellen. Geht nicht mehr weiter. Ulrich Pleitgen selber hat das ziemlich bedauert, hat sich eigentlich auch dafür eingesetzt, dass Edgar Allan Poe weitergeht, hat aber letztendlich auch nichts gebracht, dann, dass er sich da gemeldet hat. Also leider ist Edgar Allan Poe dann 2009 eingestellt worden, wie ich finde, völlig zu Unrecht. Wenn es am Geld gelegen hat, dann ist es echt traurig. 2009 schien allgemein nicht so ein gutes Jahr zu sein für die Hörspielindustrie. Goldenen Garden hat sich, wie ich das in der letzten Podcast-Folge sagte, ja auch verkauft wie Scheiße, also so gut wie gar nicht. Und Edgar Allan Poe schien sich dann zum Ende auch nicht mehr so gut verkauft zu haben. Das ist eigentlich traurig, eigentlich, weil es eigentlich ein gutes Stück Hörspielunterhaltung ist, muss man sagen. Ja, Edgar Allan Poe ist meines Wissens noch über Amazon erhältlich, aber vor allem auch über iTunes. Da kostet eine Folge zurzeit 5,99 €. Ich denke, das ist ein Preis, vor allem für die erste Folge kann man nichts verkehrt machen. 5,99 € ist ein Standardpreis bei iTunes für Hörspielfolgen. Das ist eine super Sache, super Qualität, soweit. Zählt euch das rein. Die Grube und das Pendel, Folge 1. Und wenn euch die gefällt, holt euch die anderen 4 Folgen auch noch und dann könnt ihr ja mal gucken oder ihr hört mal so rein in die Machart, ob euch das gefällt. Mir auf jeden Fall hat es super gefallen. Ich höre es ab und zu, wenn ich mal längere Strecken fahre, alleine vor allem. Meine Frau ist da nicht so für. Höre ich das ganz gerne mal immer wieder. Habe es auch in der Zeit, wo ich viele, viele Kilometer zur Arbeit gefahren bin, jeden Tag auch immer mal wieder gehört. Auch gerade dann, wenn es keine neuen Folgen gab, weil man immer wieder Kleinigkeiten entdecken konnte. Es ist eine tolle Sache, es ist eine tolle Produktion. Es ist eine schöne Adaption der Poe-Werke. Und die mehr als bemerkenswert sind. Man muss nicht unbedingt Grufti sein, um sich mit der Materie von Edgar Allan Poe zu befassen. Immerhin hat er einige bedeutende amerikanische Werke verfasst. Gilt nicht umsonst als einer der größten Dichter aus Amerika. Aus dem 19. Jahrhundert. Ja, dann wären wir auch schon wieder am Ende der aktuellen Podcast-Folge mit dem Thema Edgar Allan Poe, die Hörspielserie von Lübbe Audio, Folge 1 bis 37. Ansonsten hoffe ich natürlich, euch hat es gefallen. Ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuhören. Ich konnte euch ein wenig für Edgar Allan Poe begeistern und ich freue mich auf ein Wiederhören. Wenn es das nächste Mal heißt, herzlich willkommen zum Nachgedacht-Podcast, die besten Hörspiele der Welt. Auf Wiederhören!